Deuxième là. Viens, viens. Sinon, il y a qui va vous rentrer. Dank. Vielen Dank, Herr Rick. Haben Sie denn vor, wenn wir pumpen? Ja, ja, aber ich kann nicht mehr. Ich habe einen Gomm. Ich habe einen Medun. Abi, Badara. Lemso. Aliu. Osman. Elhaji. Aliu. Daro. Amarija. Amarija. Thank you.